Bittersüße Nachtschattenliebe. Rauch steigt aus den Nebeln über dem nächtlichen Dorf. In tiefen Schlaf versunken träumen wir von Jorf. Rosenblätter regnen, bedecken unseren Schorf. Feuchte Zungen reden, legen Zucker auf den Torf. Ein Versteck haben wir gesucht und im Bett haben wir uns gefunden. Jetzt lecken wir unsere Wunden, rotes Blut tropft, oh ja. Süße Nacht.